The successful protest of the last days is ending today. The manifestation was quite peaceful. Ein erfolgreicher G8-Protest geht heute zu Ende. Die tagelangen Blockaden wurden von den Teilnehmerinnen selbst aufgelöst. Entsprechend entspannt war die Atmosphäre auf der Abschlusskundgebung. There has been a spontaneous demonstration to the GESA. After some trouble, the demonstration was allowed after all. Nach der Kundgebung kam es zu einem spontanen Demonstrationszug zur Gefangenensammelstelle Gesa. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit der Polizei und leider auch Verhaftung wurde die Demonstration schließlich erlaubt. Willkommen bei der letzten Sendung von G8 TV live aus Rostock. Welcome to the last G8TV show live from Rostock. Von Videoaktivistinnen aus ganz Europa für alle, den Mainstream-Medien nichts mehr sagen. A project by video activists and other individuals from all over Europe for all who mainstream who are tired of mainstream media. Lots of happy people were arriving in Rostock this morning. They have been blockading the racetracks and they went straight ahead to the end manifestation. Heute bekam Rostock Besuch von hunderten glücklicher Menschen. Sie hatten tagelang die Blockade an der Galopprennbahn gehalten und fuhren heute Mittag direkt zur Abschlusskundgebung. Ja, ob geradeaus, links rein, rechts rein, geradeaus. Auf dem Alternativgipfel haben sich in den letzten Tagen viele Rednerinnen immer wieder mit den Blockiererinnen solidarisiert. Hier drei Statements als Ermutigung zum gemeinsamen Widerstand. Denn nach dem G8 ist vor dem G8. Und nicht zu vergessen, WTO, IWF und Weltbank müssen auch noch lahmgelegt werden. At the Alternative Summit, there have been several solidary announcements throughout the days. Now three statements to stay rebel. After G8 is before G8, and WTO, IMF and World Bank also need to be paralyzed. Let us begin with our lives, let us begin with our food, let us begin with our farms, let us begin with our everyday democracy to reclaim our democracy. If we don't, there will not be life on this planet. We do not have the luxury to submit to totalitarianism. We need to stay free. Thank you. Wir sind hier, weil wir denken, dass es in dieser historischen Situation an diesem Ort sehr wichtig ist, Verbindungen herzustellen, Brücken zu bauen, uns nicht spalten zu lassen, wohl wissend, dass wir unterschiedliche politische Ansätze und verschiedene politische Strategien haben, haben wir als gemeinsames Ziel formuliert, dass wir die G8 als selbsternannte Weltregierung delegitimieren wollen. Mit diesem System ist keine globale Gerechtigkeit zu erreichen. My message to the protesters is, let the poppies bloom in the fields, celebrate and dance with our freedom, and let's never give up our fight. No matter how much police they deploy, no matter how many water cannons they bring, and let us always celebrate non-violence, because that is what lasts. This alternative summit is very important because it is very important to be able to oppose the G8. And I think that the kind of thinking is very different from the kind of thinking and concerns that ordinary people have, and that's why it's really important that the fears, the worries, the aspirations of ordinary people get reflected in meetings like this. And now a few statements from the local people, how they feel about the protest. Wir haben die Rostockerinnen den Protest erlebt. Drei von ihnen haben uns ein kurzes Statement gegeben. Sicherlich gibt es auch in Rostock viele G8-Gegner. Ich finde es auch toll, dass die Demonstranten fast bis da oben zum Zaun rangekommen sind oder am Zaun waren. Also war wirklich toll, wie sie da durch die Felder durchmaracht sind. War schön zu sehen. Ja, es war lustig. Es war sehr interessant, internationales Publikum. Und ich persönlich war begeistert von der Sprachenkenntnis der Teilnehmer, dass sich alle gut untereinander unterhalten können, wie perfekt und fließend das alles geht, also sehr intelligente Menschen, die unterwegs sind. Aber viele Rostocker haben natürlich auch, wir merken das ja auch an der Gaststätte, die gehen nicht aus dem Haus. Ne? Ist das am Ende der Woche immer noch so oder hat sich da was verändert? Nee, bis jetzt ist es immer noch so. Wir brauchen ein bisschen, bis wir so wir sind ein bisschen zurückhaltender hier im Norden. Uns hat mir sehr gefallen. Es ist sehr kulturell gewesen. Es ist einfach viel. Die Leute haben sich einen Kopf gemacht und haben einfach viel inszeniert, einfach um aufmerksam darauf zu machen, wie einfach die Lage der Welt ist und wie wir einfach auch darauf Acht geben müssen. Heute Nachmittag haben wir einen Sprecher der Gruppe Fels nach seinem Resümee des Protestes gefragt. Fels hat sich stark an der Mobilisierung zum G8 engagiert, ist sonst in Berlin zu Hause und heißt ausgeschrieben für eine linke Strömung. We visited Camp Rostock this afternoon and talked to an activist from Fels, a radical left group from Berlin. They were involved in several alliances concerning the summit protest. Danke, dass du gekommen bist. Als erste Frage, es gab ja im Vorfeld die Befürchtung, dass die Grundrechte hier massiv verletzt würden. Zu welchem Ausmaß ist das jetzt geschehen? Was würdest du sagen? Ja, es war ein natürlich sehr krasses Ausmaß. Also es hat ja schon im Vorfeld angefangen. Also die Hausdurchsuchungen im Vorfeld in verschiedenen bundesdeutschen Städten. Da hat man schon zum Beispiel gemerkt, dass die Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei zumindest in Berlin nicht in der Art existiert, sondern es zeigt sich, dass da der Geheimdienst wohl Informationen zugeschickt hat. Und auch wenn man sich eben die Durchsuchungsbefehle anschaut, das hat überhaupt keine rechtsstaatliche Grundlage mehr, was da passiert ist. Mhm. Also auch ein Sprecher der Bundesanwaltschaft hat ja selber gesagt, also man wollte einfach mal gucken, was da so los ist. Und es gibt, ist natürlich eine Aushebelung jeder rechtsstaatlichen Prinzipien. Dann ging es natürlich weiter, dann am Samstag. Der Samstag hat dazu geführt, dass die Polizei über die Medien dann ein Ausmaß von scheinbaren Randalen da an die Wand gemalt hat, die dazu geführt hat, dass die Polizei in den nächsten Tagen total hochrüsten konnte. Jetzt in den letzten Tagen musste die Polizei ihre verletzten Polizisten, mussten sie die Zahl korrigieren. Das Ausmaß an Randale ist eigentlich ein Witz, also der Sachschaden ist ziemlich gering. Also wenn man das vergleicht mit richtigen Randalen, sind glaube ich nur 3 Autos kaputt gegangen und so weiter und so fort. Aber die Polizei hat sozusagen das genutzt, um dann in den nächsten Tagen hochzurüsten und viele die Demonstrationsfreiheit eben auch einzuschränken. Und das reiht sich ein, würde ich sagen, in eine allgemeine Tendenz, dass eben in Deutschland zunehmend präventiv gehandelt wird. Also es werden keine konkreten Sachen verfolgt, also es gibt irgendwie eine Tat und die ist kriminell und die wird verfolgt, sondern es wird sozusagen präventiv vorgegangen, also es wird ein Bild gemalt, dass irgendetwas passieren könnte, mhm, und dann wird im Vorfeld schon agiert. Und dazu war eben genau diese Inszenierung am Samstag auch wieder da, dass die Polizei in den nächsten Tagen hochgerüstet hat. Und ein weiterer Punkt, wo natürlich was vieles eingeschränkt wurde, ich habe ja vorher gesagt, die Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei wurde aufgehoben. Das wurde auch wieder de facto jetzt in den letzten Tagen aufgehoben. Bundeswehr und Polizei, also hier zum Beispiel im Rostocker Camp ist eine Bundeswehrdrohne drüber geflogen und hat hier sozusagen das Lager gescannt. Die Bundeswehr war an verschiedenen Stellen im Einsatz und hat polizeiliche Aufgaben übernommen. Und das ist natürlich auch ein weiterer Schritt zu dieser Auflösung und die ganzen anderen Sachen, also Demonstrationsverbot und so weiter, das ist ja relativ klar, dass da erhebliche Grundrechte eingeschränkt wurden. Und als nächster Punkt, was würdest du sagen, wurde von der Bewegung erreicht? So einmal an Zielen, also oder nach außen hin und dann aber auch für die Bewegung selbst, nach innen. Mhm. Also ich bin wirklich erstaunt, was wir erreicht haben. Also selbst die Großdemonstration am Samstag hat mich total überrascht. Also ich persönlich hätte ungefähr mit 50 Leuten gerechnet. Es waren sehr viele, also so zwischen 60 und 80 ungefähr. Hätte ich nie gedacht. Also auf jeden Fall ein super Signal in die Welt und auch, dass hier in Deutschland eben doch so Riesendemos möglich sind. Dann vor allem die Blockaden haben natürlich alle hier total euphorisiert. Also auch da muss ich sagen, hätte ich nie gedacht, gerade nach den Ereignissen in den letzten Tagen, dann, dass wir überhaupt loslaufen können, weil die Polizei natürlich alles versucht hat, hier alles zu verhindern. Also das hat man zum Beispiel gemerkt bei der Migrationsdemo, wo sie es wirklich ausgenutzt haben, dass klar war, wir wollen, lassen uns auf keine Provokation ein, und sie haben mehr oder weniger ein Demoverbot durchgesetzt, wo selbst der Demo, also der Polizeileiter gesagt hat, er versteht nicht, was für eine Order da von oben kam. Und dass die Blockaden wirklich effektive Blockaden waren, alle Zufahrtswege blockiert wurden, dass dann am zweiten Tag der Blockaden auch noch der Seeweg durch Greenpeace gesperrt wurde, ist natürlich, also das hätte ich nie gedacht. Es ist ein Riesensignal, also selbst wenn man sich anguckt, die anderen großen Ereignisse wie Seattle, die haben die Gipfel ja wirklich nur für ein paar Stunden blockiert. Und hier in Heiligendamm ist es jetzt eigentlich, wurde der Gipfel über mehr als 2 Tage effektiv blockiert. Die Delegierten wurden aufgefordert, in ihren Hotels zu bleiben. Die Presse musste über den Seeweg eingefahren werden. Und also super. Und was würdest du sagen, ist jetzt notwendig? Wie geht's weiter? Was kommt danach? Also was halt total spannend war bei den Blockaden vor allem ist, dass also Tausende von vor allem auch jungen Leuten mitgemacht haben, aber nicht nur einfach mitgemacht in dem Sinne, dass sie auf Aktionstage gekommen sind, auf Demos mitgelaufen sind, sondern sie haben sich über Wochen hinweg schon im Vorfeld angefangen zu organisieren, haben bei Blockadetrainings mitgemacht, haben sich in Bezugsgruppen organisiert. Und das, was wir erlebt haben bei den Blockaden, also es ist wirklich eine, würde ich sagen, so eine kleine Form von Organisierung. Das ist sozusagen dieser überschießende Moment, den wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen müssen. Und ich glaube, alle Gruppen, die hier anwesend waren, werden diese Erfahrungen, die sie hier gemacht haben, also diese Politisierungsprozesse, die Erfahrungen, dass man Polizeikontrollen überwinden kann, die Erfahrung von zivilen Ungehorsam, werden sie mitnehmen in ihre Städte, in ihre lokalen Kämpfe, Erfahrungen auch aufzunehmen und die vielen Menschen in irgendeiner Form von Organisierung zu binden. Okay. Vielen Dank fürs Interview. Bitte. And now, fasten your seatbelts. Numbers, numbers, numbers. Heute ist großer Zahltag bei G8TV. 1,200 people were taken into custody. Es gab 1,200 in Gewahrsamnahmen, zwecks Unterbindungsgewahrsam und hunderte von Platzverweisen. There have been 8 summary procedures. 6 to 10 months with and without probation. In Schnellverfahren wurden 8 Menschen zu Gefängnisstrafen von 6 Monaten mit Bewährung bis 10 Monaten ohne Bewährung verurteilt. There have been 2 demaskings of policemen by demonstrators who recognized them. They took part in the demonstration to talk people into criminal actions. Und es gab 2 erfreuliche Enttarnungen von Zivilpolizisten. Einer davon hatte Blockierer zu Straftaten aufgerufen. Weitere Zahlen zum Protest. Allein in Rostock und Rettlich, in den beiden Camps, haben zusammen ca. 19.000 Menschen eine Woche lang zusammengelebt. Beide Camps sind eigentlich nur für jeweils 5.000 Menschen ausgelegt. And now some more numbers to the camps. There have been 19.000 people in the camps in Rostock and Rettlich, and both camps were planned only for 5.000 people. An den Blockaden haben insgesamt zwischen 12.000 und 14.000 Menschen teilgenommen. Between 12 and 14.000 people were at the blockades. Jetzt noch ein bisschen zu den Kosten. Erstmal zu den Kosten des Widerstands. Die Camps, Demonstrationen, der Alternativgipfel und das riesige Budget von G8TV haben zusammen ungefähr 700.000 Euro gekostet. Die Kosten des G8-Gipfels, des offiziellen, liegen bei 100 Millionen Euro. And now some more numbers on the protest. The protest with all its activities cost altogether 700,000 euro. And as you all know, the G8 summit cost 100 million euro. Jetzt nochmal kurz zu unserer Website. Da sind wir ganz glücklich, dass das so gut gelungen ist. Die genauen Zahlen des Downloads sind nicht ganz klar, aber es wurden mindestens 600.000 Mal Filme von der Seite g8tv.org runtergeladen. Die Zuschauerzahlen liegen insgesamt bei 350.000 seit Beginn der Berichterstattung. Allein gestern waren 40.000 Leute auf unserer Website. Vielen Dank dafür. Ihr seid großartig. And now some numbers of the side. There have been 350,000 people on the side, and there have been downloads nearly uncountable. Zum nächsten Clip. G8TV war mehr als 8 Tage zu Gast in der Frieda 23 hier in Rostock, und wir sind sehr angetan von der kooperativen Atmosphäre mit den Medienprojekten hier im Haus. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die hier arbeiten und die in den letzten Tagen sicher etwas unter unserer Invasion gelitten haben. Als kleines Dankeschön hier ein Clip, der die Protestinfrastruktur vor Ort nochmal zeigt. Let's stay at the Frieda 23 for more than 8 days now. Our whole project was only possible because we had such incredible positive hosts. We would like to thank all of those supporting us and for the great infrastructure. Systemausfall ist quasi ein lokaler Internetprovider, der für alternative Projekte und Vereine Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Kommunikationsplattformen, Mailinglisten, E-Mail-Adressen, Wikis und so weiter. Wir haben hier in der Frieda das alternative Medienzentrum aufgebaut. Das heißt, wir haben die ganze Infrastruktur hergestellt, die ganzen Räume miteinander verkabelt, dafür gesorgt, dass genügend Bandbreite da ist, um die Live-Sendung rauszujagen. Ja, und haben während der Woche dann die ganze Infrastruktur am Laufen gehalten. Diese gipfelkritische Protestbewegung, die hat bei uns angefragt und eine Medienwerkstatt wie unsere, die ist ausdrücklich dazu da, alternative Medienprojekte. Also ich finde ganz toll die Unterstützung, die wir vom Haus hier bekommen haben. Also dass halt wie gesagt auch Technik zur Verfügung gestellt wurde, dass das Haus hinter uns gestanden hat und das auch vertreten hat, dass hier ein Medienzentrum ist. Das ist irgendwie echt toll. Und am Ende hat sich herausgestellt, hier in der Kunst- und Medienschule in der Friedrichstraße 23 waren mit die besten Voraussetzungen, um so ein unabhängiges Medienzentrum einzurichten. Also das Wichtige ist, dass hier viele lokale Leute mitgeholfen haben, das Medienzentrum aufzubauen. Das geht natürlich nur mit ganz viel Unterstützung von allen Seiten, also ob das nun bundesweit ist, aus Europa Leute herkommen, mithelfen, das zu organisieren oder dann auch internationale Leute. Und insgesamt haben hier täglich mindestens 100 Leute gearbeitet. Ja, was ist SOBI? SOBI steht für soziale Bildung, so heißt unser Verein. Und der Verein ist halt engagiert, macht politische Bildung, macht Kultur, freie Kultur und ist halt politisch überall aktiv, eigentlich hier in Rostock. Im Zuge vom G8-Gipfel haben wir ziemlich viele Veranstaltungen, Vorbereitungsveranstaltungen gemacht. Ja, und als der Gipfel dann hier war, haben wir dann Kultur gemacht, beziehungsweise versorgen hier das Medienzentrum mit. Mit Küche, mit Frühstück, mit abends Fokü, ja, und mit Bier und mit Kaffee, ne? So was man braucht. Ne? Ikuvo sind hier angerückt mit dem Softeis-Wagen und Jatz-Leute haben uns geholfen. Also besten Dank nochmal an alle. Ne? Und besten Dank nochmal an Indie Media. Indie Media rockt! Thank you also to Indie Media. Indie Media rocks! Ja, wir haben hier in Rostock sehr intensive und auch sehr anstrengende Tage erlebt, wie alle eigentlich, die an den Protesten teilgenommen haben. Aber ich glaube, wie alle können wir sagen, es hat sich gelohnt. Wir haben sehr viele nette Menschen kennengelernt, ohne deren Unterstützung unser Projekt gar nicht möglich gewesen wäre in der Dimension. Und darum wollen wir heute nochmal Danke sagen, ganz oft. Also bitte alle aufgepasst. We had really great days and successful days here in Rostock. And we would like to say thank you to everyone who supported us. So just listen. Bei den Crews, den Videoaktivistinnen, fangen wir an bei der Eisbär-Kooperative. Kino Kinau. Yoga Koff und Mavirix. Block TV. Anti G8 Videoaktivistinnen. Konsum TV. No War TV. Panzer TV. Block G8 TV. Trojan TV. Bankleer. Kanal B. And special thanks to Millie, Tobi und Karl. Millay. Ecobytes. Karl und Lux. Sapp. Freundeskreis Videoclips. Kanaltotal.com. Freeze. Team Sisu. Karahaba.org. Black Cat in die Media Italy. Karin. Und Pierre von Image Shift, der ein geiles Logo gebaut hat und das Layout für die Website gestaltet hat. Euch allen schon mal vielen Dank. Jetzt zur Infrastruktur vor Ort. Now the infrastructure. Hier Sebastian, Matthias und Klaus von der Medienwerkstatt Rostock. And also Falk from the Radio Loho. Und die Systembetreuer OpenNet, Systemausfall und TechWorks. All the things to the Café, the Focu from the Frida 23. Die Serverinfrastruktur, die wir sehr nötig hatten. Danke an Volker, Meinhard, Mimo und Ockham. Ja. Thank you to all the people who provided the video mirrors. Und die Menschen, die uns Webspace und Know-how zur Verfügung gestellt haben, wie zum Beispiel Dominik, Emre, Marco, Nano, Mimo, Ockham, Micha, Janis, Bernd, Timo, Daniel, Roland. And there have been probably several missing. Sorry to all those we forgot. So, zur zweiten Seite unserer 100-seitigen Danksagung. Die Community hat super zusammengearbeitet, die Netz-Community. Von allen Seiten kam Hilfe und für jedes Problem wurde eine Lösung gefunden. We had so much help. There were people who always found some way to do it. Und Volker, den ihr wahrscheinlich alle kennt, wenn ihr mit dem Netz zu tun habt, Volker lässt euch ausrichten an alle Webmenschen, ihr seid geil. Volker is saying to all people in the net, you are ruling. Jetzt zu unseren Übersetzerinnen. Das hat uns selber sehr positiv überrascht, was da für eine Resonanz kam. Erstmal herzlichen Dank an Katrin. And now to our translators. It was just amazing. Special thanks to Katrin. Sie hat die Kommunikation zwischen hier den Videoteams und den Übersetzerinnen koordiniert. She coordinated the translations between the video teams and the translators. Und wie die aufmerksamen Besucher unserer Seite ja schon bemerkt haben, wurde insgesamt in 7 Sprachen übersetzt. In Deutsch, Englisch, French, Italy, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Russian. Von insgesamt 28 superschnellen Tag- und Nacht-aktiven Übersetzerinnen. There have been 28 super fast day and night active translators. Das sind Ale, Sascha, Anna, Barbara, Nuria, Kasi, Polina, Franzi, Georg, Jan, Ute, Julia, Inga, Jakob, Katja, Martina, Marina, Caroline, Nestor, Nico, Oliver, Sven, Paul, Silvia, Susanna und Tanja, Jean Usch und Eva. Vielen, vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das Projekt so nicht gelaufen. Und als besonders Dankeschön heute mal keine böse Aktion, sondern heute sind es mal Glücksschweinchen. And now to our pigs. Es hat alles ziemlich gut geklappt. Vielen Dank, ihr süßen Racker. Und ab geht's. Attacke! Das war's also von G8 TV hier aus Rostock. Wir grüßen alle unsere Zuschauerinnen ganz herzlich. Wir bedanken uns für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem Projekt. Auf g8tv.org werden auch in den nächsten Tagen noch Clips veröffentlicht werden. Und die Seite bleibt so lange online, bis sich die G8 endlich in Staub aufgelöst hat. That's it for tonight for G8 TV. But the site will stay available as long as the G8 itself hasn't vanished. And there will be clips uploaded the next days. And don't forget, es gab eine Zeit vor dem Kapitalismus und es kommt eine Zeit nach dem Kapitalismus. And don't forget, there was a world before capitalism and there will be a world after capitalism. Oh. Gute Nacht! Oh. Please, freedom of movement is a human right. Verstehen, dass die ja. Leute demonstrieren. Ja, sicher. Hallöchen, dürfte ich Sie mal fragen, warum diese Elektroblase, die hier eingesetzt wird? Bundeswehreinsatz im Inland ist ja eigentlich fraglich. Als Tatsachenbericht, die Clowns versprühen Gift auf Polizisten. Am Nachmittag ruderte Spiegel online dann ein bisschen zurück und setzte zumindest Kavala behauptet das vor. Am Abend musste dann sogar Spiegel online relativ weit zurückrudern und sagen, es handelt sich wohl doch nicht um irgendwelches Gift, sondern um eine alkalische Lösung, wahrscheinlich Seifenwasser. Jetzt zu unserer Zahl des Tages. 90% aller weltweiten Rüstungsexporte kommen aus den G8-Staaten. 2.1% less for development for Africa than in 2005. So hoch ist der Anteil der Entwicklungshilfe am deutschen Bruttoinlandsprodukt. Was have to be paid to the G8 states? An Hunger und vermeidbaren Krankheiten gestorben. Es fehlen die Gefangenen, wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen, we're not all. The prisoners are missing, we're not all. The prisoners are missing, we're not all. The prisoners are missing. Yo!